83 Tage hat es jetzt gedauert. Jetzt hat Deutschland endlich eine neue Regierung und die sorgt an manchen Stellen für Erstaunen, an anderen für Entsetzen und überhaupt auch hier ist für jeden was dabei. Die SPD-Basis, die hat den Koalitionsvertrag via Abstimmung abgenickt, ist übrigens heute auch noch Thema bei uns. Und jetzt kann es eigentlich losgehen. Heute unterzeichnen Merkel, Gabriel und Seehofer in Berlin den Koalitionsvertrag. Das ist Grund genug, uns die Reaktionen dazu im Netz mal anzusehen. Erst nochmal zur SPD. Das Ergebnis, das ist in etwa so ausgefallen, wie die Parteiführung sich das auch vorgestellt hat. Knapp 76% der 370.000 Mitglieder, die ihre Stimmen abgegeben haben, waren dafür. Entsprechend rund 24% dagegen. Martina Schulte von der Webschau. Was sagt denn das Netz dazu, dass dieser Basisentscheid jetzt den Koalitionsvertrag abgesegnet hat? Also das linke Block Nachdenkseiten prognostiziert, die SPD sei so stolz auf ihre Regierungsbeteiligung, dass sie wie schon in der rot-grünen Regierung und danach in der Großen Koalition die Politik der Kanzlerin Merkel diszipliniert mittragen werde. Mit dem Ergebnis der Mitgliederbefragung im Rücken könne die Parteispitze jetzt auch jegliche Kritik an der Regierungspolitik in den kommenden Jahren abwehren. Schließlich habe ja eine große Mehrheit der Parteimitglieder dem Koalitionsvertrag zugestimmt. Der Mitgliederentscheid ist also für das Block kein Aufbruch zu mehr Demokratie. Vielmehr schreiben sie hier, es werde vor allen Dingen in der Arbeitnehmerschaft die politischen Ohnmachtsgefühle steigern und zu noch mehr Resignation führen. Silvio Duwe kommt hingegen bei Telepolis zu einer anderen Einschätzung. Er schreibt hier, das Mitgliedervotum stärke die Rolle der SPD in der Koalition. Die SPD könne mit Verweis auf die große Zustimmung zu dem Koalitionsvertrag ein mögliches Abrücken der Union von den Vereinbarungen kritisieren und verhindern. Also eins muss man der SPD ja wirklich lassen. Das war krimimäßig. Die SPD hat ganz schön gepokert. Respekt. Ja, die haben wirklich super gepokert und das erkennen alle an. Auch die politischen Gegner oder die Leute, die eigentlich auf der anderen politischen Seite stehen. Der konservative Journalist Ulf Poschardt twittert hier sehr beeindruckt. Bravo Sigmar Gabriel, SPD verliert Wahlen, gewinnt große Koalitionsvertrag, nun auch Kabinettszuschnitt. Eröffnen Sie Anlagefonds, ich werde Kunde. Und ein Jungliberaler twittert hier relativ entsetzt, nicht zu fassen, dass die SPD jetzt der absolute Wahlgewinner ist, wenn man sich Koalitionsvertrag und Kabinett anguckt. Und auf Faznet schreibt Berthold Kohler, Sigmar Gabriel sei der Held der Stunde als, als Vizekanzler und Superminister mit Zuständigkeit für die Energiewende verkehre er auf Augenhöhe mit der Kanzlerin. Die SPD also als großer GroKo-Sieger. Ich kann gar nicht aufhören, ich hasse dieses Wort. Doch, es ist das Wort des Jahres 2013. Ja, aber herrlich. Umso schlimmer. Also wie dem auch sei, SPD ist der große Sieger und die CSU, sagen wir jetzt mal vorsichtig, die hat es ja nicht ganz so gut getroffen. Nee, die hat zwar nach wie vor drei Ministerien, aber eben nicht mehr so wichtige. Beispiel mal der im Netz sehr geliebte Hans-Peter Friedrich. Da wird hier getwittert aus dem Netz: Ich gratuliere Friedrich zu seinem neuen Job als Landwirtschaftsminister, und dann steht in Klammern, in Großbuchstaben immer nur, er ist weg, noch mit drei Ausrufezeichen. Die Süddeutsche Zeitung schreibt, die große Politik, Innen-, Außen-, Finanzen, Verteidigung wird ohne die CSU gemacht. Dafür bleibt dann der kleinteilige Kampf um die Mühen der Maut, an der sich der talentierte Alexander Dobrindt abarbeiten darf. Eine recht umstrittene Personalie, die im Netz für großen Unmut gesorgt hat. Warum? Herr Dobrindt ist doch immer für den Lacher gut eigentlich. Ja, ich meine, man freut sich ja auch, dass die Lacher wahrscheinlich uns in Zukunft erhalten bleiben werden. Also, dass das Netz viel zu schreiben hat über ihn. Aber es gibt halt eben große Vorbehalte gegen den CSU-Vorturner, wie ihn Spiegel Online nennt. Denn zum einen ist Dobrindt ein Politiker, der sich bisher kaum mit Netzpolitik beschäftigt hat. Außerdem ist er eben als ehemaliger CSU-Generalsekretär und Mann fürs Grobe, bietet er einfach auch viele Angriffsflächen. Also, ich habe hier mal so ein paar Beispiele mitgebracht. Murat Tabatabai twittert hier, Alexander Dobrindt als Internetminister ist wie Wladimir Putin als Genderbeauftragter. Sehr schön. Man befürchtet halt im Netz, dass er jetzt nicht gerade der Mann ist, der unbedingt für ein freies Internet steht. Die Datenmafia twittert hier, seien wir doch ehrlich, und nennen Dobrindt Minister für den Aufbau einer Infrastruktur zur Vorratsdatenspeicherung. Und weil Dobrindt ja eben auch Verkehrsminister ist und als solcher eben auch für die Einführung der Super-Maut zuständig ist, jagt bei Twitter auch einen Mautwitz den anderen. Die sind aber alle nicht so besonders gut. Ich habe mal trotzdem einen mitgebracht. Hier, ausländische IP-Adressen werden fortan im deutschen Internet gedrosselt. Haha. CSU, Verkehrs- und Internetminister Dobrindt zum Mautthema. Naja. Ja, gut. Okay, also von Dobrindt mal auf das komplette Kabinett geguckt. Wie gesagt, die ein oder andere Überraschung gab es. Auf jeden Fall. Erstmal vielleicht von mir noch ein Lesetipp. Also es gibt eine super Analyse im Blog Sprengsatz, also von dem ehemaligen Kanzlerberater Michael Spreng. Auf das habe ich verlinkt nochmal auf unserer Seite. Dann insgesamt kann man ja sagen, dass das Kabinett gealtert ist. Mal wieder um 2,5 Jahre. Das neue Durchschnittsalter der 15 Minister ist jetzt 53,9. Die konservative Welt twittert dazu die GroKo, da haben wir wieder dein Lieblingswort, gleiche einem Ü50-Kartell. Gleichzeitig muss man auch feststellen, sind viele Frauen dabei. Das ist auch ein großes Thema in den Zeitungen und auch im Netz. Zeit Online twittert hier, GroKo-Entscheidungen. Die Parteien haben begriffen, dass sie weiblicher werden müssen. Ja, die umstrittenste Personalentscheidung, apropos weibliche Politik, ist sicherlich die, wo die meisten von uns zweimal nachgelesen haben. Das Verteidigungsministerium in den Händen der niedersächsischen Übermutti Ursula von der Leyen. Ja, die kann einfach alles. Also ein Nutzer twittert hier, Ursula von der Leyen, der Chuck Norris der deutschen Politik und bestimmt bald auch Papst. Wahrscheinlich. Werner Martin Doje begrüßt die Besetzung mit einer Frau ausdrücklich und twittert hier, Männer neigen zu Prügeleien und teurem Technikspielzeug. Eine Verteidigungsministerin ist da keine schlechte Idee. Eine Meinung, mit der er im Netz recht allein dasteht, denn sehr, sehr viele Tweets, die ich gelesen habe, enthalten so einen Unterton, der einer Frau mal per se die Eignung für das Verteidigungsministerium absprechen und so entbrannte, wie so oft man das ja erleben kann bei Twitter, auch mal wieder eine Diskussion über die Diskussion. Also zum Beispiel viel diskutiert ein Post der digitalen Hipster vom ARD-Politmagazin Bericht aus Berlin. Habe ich dir mal mitgebracht hier. Du siehst Ursula von der Leyen als Lara Croft auf dem Boden kniend in vollendeter Actionpose mit zwei Wummen im Anschlag. Und woran sich hier die Kritik entzündet, ist dieses knappe Gym-Leibchen, was sie da anhat, aus dem ja zwei beeindruckende Silikonbrüste hervorquellen, die den Gesetzen der Schwerkraft recht eindrucksvoll trotzen. Wie es halt bei Lara Croft so ist. Genau, und die London-Korrespondentin der ARD, also gleiches Haus, twittert relativ aufgebracht, was erlauben ARD-Bericht aus Berlin. Oder eine andere Nutzerin twittert hier, hihi, Frauen in politischen Ämtern sexualisieren. Ja, ist jetzt auch irgendwie was dran. Aber jetzt mal abgesehen von der Gender-Debatte, die ja dann doch immer gleich so grundsätzlich wird. Was hast du sonst noch gefunden zu von der Leyens neuen Job? Also das deutsche Wall Street Journal hat die Aufgabe, die auf sie zukommt, nochmal so ganz gut zusammengefasst. Die schreiben hier, man könne annehmen, dass das größte zu vergebende Ministerium ganz nach ihrem Geschmack ist. Es sei ein gutes Amt auch, um sich international zu profilieren. Aber sie spiele damit eben auch auf Risiko, wenn sie sich eben für die Nachfolge von Kanzlerin Merkel 2017 aufbauen wolle. Die schreiben hier, Zitat, das Verteidigungsministerium mit seiner starken Hierarchie, seinem komplizierten Beschaffungswesen und den zahlreichen nachgeordneten Behörden ist voller Fallstricke. So muss von der Leyen zunächst Altlasten wie die Eurohawk-Affäre ihres Amtsvorgängers de Maizière aufarbeiten und die Bundeswehrreform zum Erfolg führen. Und 2014 steht ja dann auch noch der vollständige Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan an. Wird man dann sehen, wie sie sich bei dieser Aufgabe schlägt. Will man auch nicht unbedingt geschenkt haben, den Job, oder? Ich möchte ihn nicht. Nee, ich auch nicht. Herzlichen Dank, Martina Schulte von der Webschau.